Radio Duisburg am Wochenende. Schönes Wochenende, mein Name ist Stefan Kaiser. Ja, es gab wohl noch nie so viele Theorien, was mit dem vermissten Flugzeug der Malaysian Airlines passiert sein könnte. 2 Wochen ist das jetzt genau her, dass die Boeing verschwand. Eine simple, aber dafür umso einleuchtendere Lösung wird heute diskutiert. Ein pensionierter Pilot brachte das ins Spiel. Er sagte, es könnte ja sein, dass es gebrannt hat. Alle wurden ohnmächtig und dann ist das Flugzeug dann einfach so lange weitergeflogen, wie es der Sprit hergab. Wie gesagt, auch immer noch eine Spekulation. Es gibt Neuigkeiten vom Flug MH370. Sie haben es ja gerade unsere Nachrichten schon gehört. Mehr dazu gleich hier bei uns. Und jetzt noch mehr Hits von ihren Lieblingsstars. Die Megastar-Wochen. You too. Kult-Hits. Kult-Hits und das Beste von heute. Milky Chance. We can bring it on the floor. Never danced like this before. Das ist der beste Mix. Radio Duisburg. Der beste Mix. Michael Jackson, Bad. Radio Duisburg. Your mind, don't you dare jump on.

Die Sportfreundestelle am Samstag um 11:45. Radio Duisburg. Es gibt Neuigkeiten zum verschwundenen Flugzeug mit der Flugnummer MH370. Angeblich soll ein chinesischer Satellit jetzt ein 22 Meter langes und 30 Meter breites Wrackteil im Indischen Ozean gesichtet haben. Das könnte wohl zu der Maschine gehören, hat der malaysische Verkehrsminister heute gesagt. Seit 2 Wochen suchen japanische, chinesische und australische Behörden ja nach dem Flugzeug. Und es gibt viele Theorien, was an Bord passiert sein könnte. Dirk Steinmetz aus unserer aktuellen Redaktion. Eine Theorie geht ja von einer Entführung aus. Das klingt für mich jetzt nicht mehr ganz so logisch, weil das Suchgebiet und eventuell ja auch jetzt die mögliche Fundstelle ziemlich weit weg von der Zivilisation ist. Ja, genau. Deshalb halten ja viele auch die Theorie für überholt, dass jemand absichtlich das Flugzeug auf diesen Kurs gebracht hat. Nach allem, was ich recherchiert habe, hat sich für mich eine Theorie als besonders wahrscheinlich herauskristallisiert. Lass mal hören, wie geht die? Ich würde sagen, die Piloten, die haben ein Feuer an Bord bemerkt oder der Druck ist abgefallen. Sie haben jedenfalls darauf reagiert, indem sie den Kurs geändert und versucht haben, wieder Land zu erreichen. Aber durch giftige Gase oder einen Druckverlust sind sie bewusstlos geworden. Tja, und die Boeing, die ist dann einfach weiter geradeaus geflogen, vielleicht mit Autopilot. Und irgendwann war der Treibstoff alle, die Maschine, die ist gesunken und dann auf dem Ozean aufgeschlagen. Ich befürchte, dass es so war. Ein chinesischer Satellit hat möglicherweise ein Wrackteil des Fluges MH370 im Indischen Ozean gesichtet. Vielleicht ist das wirklich ein erster Schritt, damit die Angehörigen der 239 Passagiere an Bord Sicherheit darüber bekommen, was mit der Maschine und ihren Angehörigen passiert ist. Dirk Steinmetz aus unserer aktuellen Redaktion, ich danke dir. Jetzt neu bei uns, Nico and Vince, Am I Wrong? Radio Duisburg. Der beste Mix. That's just how I feel. Hits. Kulthits und das Beste von heute. Radio Duisburg. Der beste Mix. Doesn't matter what they say. You do your own thing anyway. And even though you contradict yourself, if you need some help, it's okay. A little envy brings you down. Just eat it up and spit it out. There's no need to make a compromise if you realize that you're strong enough for. Point of view. There doesn't have to be an alibi when you wanna cry 'cause you're blue. So spend a little, ain't no crime. Please yourself from time to time. We all get caught out in the pouring rain. We get wet the same. Does it matter? Design Donners. Laminat, Teppichböden, Gardinen, Tapeten, Handtücher und Badematten radikal bis zu 75% reduzieren. Wir renovieren, Sie sparen bis zu 75%. Nur für kurze Zeit. Raumdesign Donners, direkt an der A59 Ausfahrt Großenbaum. Hello, this is Agent Johnson from the Geheimdienstbehörde. And this is for a gewisse Frau Kloditz from Dresden. I have here a telephone Mitschnitt from you, where you have a not entschlüsselungsfähiges Codierungssystem verwendet. So, jetzt passen wir auf, meine Junge. Wenn unser FC hier noch ein Spiel verliert, platzt dir aber echt eine Pampe. Aufsteigen sollen sie nicht, absteigen die Schlaftabletten. Okay, what for a code is this? What means FC? And who are those Schlaftabletten, du? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Liebe Claudia, sonnige Grüße aus der Domrep. Die Karibik ist gar nicht so teuer, wie man immer denkt. Ich habe frühzeitig bei der Ferienfabrik gebucht. Und da gehe ich auch als erstes hin, wenn ich zurück bin und buche gleich meinen Skiurlaub im Winterwunderland Bodenmais. Jetzt Frühbucherrabatte sichern auf ferienfabrik.de. Reisen zu Herstellerpreisen direkt ab Ferienfabrik. 14 Jahre Kröger an der Hans-Böckler-Straße in Essen. Großer Geburtstags-Sonderverkauf. Jetzt 50 Euro geschenkt bei Kauf ab 150 Euro in den Abteilungen Boutique, Heimtextilien, Leuchten und Teppiche. Kröger, das schönste Einrichtungszentrum von der ganzen Welt. Mitten in Essen an der B224. Ding, ding, ding. Die Steves Hagebaumärkte präsentieren einen echten Frühlingskracher. Weber Kugelgrill One Touch Original. 47 cm Grillrost. Deckel mit integriertem Thermometer für sensationelle 109 Euro. Ding, ding, ding, ding. Steves, mehr als ein Baumarkt. Wir googeln den nächsten Italiener. Wir googeln das Konzert in der Stadt. Wir googeln das neueste Gerücht. Wir googeln das Wetter. Wir verschwenden Zeit. Das Internet. Eine Million Möglichkeiten. Aber nur eine wichtige Homepage. Radioduisburg.de. Alle Informationen aus Duisburg. Die Radio Duisburg Nachrichten. Veranstaltungstipps. Die Radio Sparbox. Das Wetter. Die schönsten Bilder aus der Stadt. Auch im Internet kann das Gute so nah und einfach sein. Radioduisburg.de. Radio Duisburg. Wir sind auch online Duisburg. trying hard to capture the moment. This morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that you're still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist I wake up, French kiss in the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking. Duisburg Nachrichten. Das Wichtigste aus Duisburg, Deutschland und der Welt. Mit Angela Klenze. Guten Tag. Das Wetter, es bleibt wechselhaft und kühl. Ein chinesischer Satellit hat möglicherweise ein Wrackteil der verschwundenen Boeing im Indischen Ozean gesichtet. Das gab der malaysische Verkehrsminister bekannt. Wer kurzfristig aus dem Job aussteigen muss, um die Pflege von Angehörigen zu organisieren, könnte schon bald finanziell unterstützt werden. Die geplante Pflegeauszeit soll schon im Januar 2015 kommen, sagte Bundesgesundheitsminister Gröhe dem Magazin Focus. Damit zu den Meldungen aus Duisburg. Der erste Probealarm in Duisburg in diesem Jahr ist abgeschlossen. Ab 12 Uhr wurden 3 Sirenentöne im Abstand von jeweils etwa 5 Minuten ausgelöst. Die Feuerwehr hat eigene Beobachter an den Sirenen postiert, um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Ein erstes Ergebnis gibt es voraussichtlich im Laufe des Tages. Aber auch die Duisburger Bürger sollen der Stadt melden, ob und wie gut die Sirenen zu hören waren. Und zwar telefonisch bei Call Duisburg und im Internet unter duisburg.de. Hier in Duisburg gibt es wahrscheinlich ab Mitte der Woche die nächsten Warnstreiks bei Bus und Bahn. Nach den ergebnislosen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst könnte die DVG ab Mittwoch bestreikt werden. Nach Auskunft des DVG-Betriebsrats wird das aber erst am Montag feststehen. Für Bürovermieter bleibt Duisburg ein schwieriger Markt. Auch 2013 ist wieder weniger Bürofläche neu vermietet worden. Der Flächenumsatz liegt immer noch deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Das berichten Immobilienmakler und die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Und jetzt weitere Nachrichten aus den Duisburger Stadtteilen. Hochfeld. Die internationale Initiative Hochfeld wird für ihre Arbeit für Integration ausgezeichnet. Der Preis der Martin-Niemöller-Stiftung ist mit 10.000 Euro dotiert. Hamborn. Am Rathaus gibt es vorerst keine öffentliche Toilette mehr. Eigentlich sollte die Toilette demnächst saniert werden, nachdem sie wegen Vandalismus Anfang 2013 geschlossen werden musste. Die Sanierung wird aber zu teuer. Röttgersbach. Die SPD will heute über das geplante Asylbewerberheim an der Kopernikusstraße informieren. Die Infoveranstaltung beginnt um 14 Uhr. Und das waren die Radio Duisburg Nachrichten mit Angela Klenze. Wir haben für Sie Duisburg im Blick. Immer um 9:30 erfahren Sie bei uns das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Kompakt und kompetent. Dazu der Blick in die Duisburger Stadtteile, damit Sie wissen, was vor Ihrer Haustür passiert. Und jetzt das Wetter für Duisburg. Es bleibt heute bewölkt. Hin und wieder gibt es auch Regen. Temperaturen heute bei höchstens 11 Grad. Und auch morgen sieht so ähnlich aus. Ein Mix aus Regen und ein bisschen Sonne bei dann 10 Grad. Der einzige lokale Verkehrsservice für diese Stadt ohne mehr aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Und hau hey am Samstag. Schönes Wochenende. Mein Name ist Stefan Kaiser. Radio Duisburg. Mehr Megastars. I'm Bruno Mars. But darling, I'll still catch a grenade. Noch mehr Megastars. You too. Viel mehr Megastars. Lana Del Rey. Sportfreunde Stiller. Duffy. Madonna. Milo. Megastar-Wochen. Noch mehr Hits von Ihren Lieblingsstars. Hallo, ich bin Samu von Sunrise Avenue, live und unplugged on your local radio. Hey, lifesaver, I'm drowning in despair, but you're fighting for me right. Die Megastar-Wochen. Nur bei uns. Oder wie wäre es jetzt mit einem Kulthit von 1984, der allerfeinsten Sorte? War damals die Nummer 1 bei uns in Deutschland. Duran Duran und Wild Boys. Whatever. Wir beide packen anders. Ich hab dich, du hast mich. Und hat irgendjemand von uns beiden sich mal verpisst? War das sicher wegen Geld oder irgendeiner Chick? Ich bin nicht frei, frei. Und steh wieder auf, ich bin allein. Und schrei, es geht wieder raus, spring in die Night. Fly und geh wieder raus und Zeitlupe in den Club. Es hat ewig gebraucht, doch es ist Samstagnacht. Ich werd langsam wach und bezahl die erste Runde mit nem Handschlag. Pass, was geht ab? Crow, guck mal, das ist meine Welt. Meine Hobbys sind Schubsen oder Beine stellen. Oder hin und wieder bisschen faul auf der Couch. Manchmal allein und manchmal mit Frauen. Doch heute bin ich im Club, nein, ich komme noch nicht heim. Denn wir feiern durch die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Yeah. Und whatever. Radio Duisburg. Gleich Viertel vor eins. Mal eben das Handy im Büro aufladen oder die Kaffeemaschine anschmeißen. Was gibt es Normaleres? Ja, das dachte ich bis jetzt auch. Bei der Stadtverwaltung Werdohl müssen die Kollegen und Kolleginnen dafür aber zahlen. Ab sofort. Wirklich wahr. Und zwar 4 € im Monat. Das Ganze nennt sich dann Stromkostenpauschale. Ein Gerichtsurteil sagt jetzt, ja, sowas ist in Ordnung. Das dürfen Arbeitgeber machen. Es war in dieser Woche ein Riesenthema. Wir haben Sie nach Ihrer Meinung natürlich dazu auch gefragt. Erika Gerber aus unserem Service-Team. Es ist schon wirklich ein ordentliches Aufregerthema gewesen. Ja, auf jeden Fall. Und die Meinungen, die sind auch echt geteilt. Viele Hörer, die finden, dass eine Stromkostenpauschale irgendwie auch gerechtfertigt ist. Nadine Dahl zum Beispiel, aber sie macht auch Abstriche. Kommt immer drauf an, welche Abteilung. Also eine Sekretärin, die das jetzt ständig nutzt, würde die Pauschale in meinen Augen gerechtfertigt, während der Arbeiter, der unten dann an der Maschine steht und 8 Stunden überhaupt nicht dazu kommt, der bräuchte sie natürlich nicht zahlen. So kann man es auch sehen. Und auch Chris Mail geht in die gleiche Richtung. Er findet eine Stromkostenregelung gut, denn bei ihm lädt ein Arbeitskollege immer von seinem E-Bike den Akku im Büro auf. Er schreibt, keine Ahnung, wie viel das an Kosten verursacht. Sagen wir dir, Chris, ganz grob 15 Cent pro Ladung und eine Handyladung, die kostet sogar nur so 2 Cent. Och, das geht ja, ist richtig niedlich. Also eigentlich gar nicht so viel. Aber es haben sich, Erika, natürlich auch viele Hörer gemeldet, die sich über eine Stromkostenpauschale am Arbeitsplatz total aufgeregt haben. Viele haben geschrieben, dass sie das wirklich unmöglich finden. Heinrich Litzki zum Beispiel, er fragt sich, was dann als nächstes kommt, ob man bald auch noch für das Klowasser bezahlen soll. Oder hier eine Mail von Guido Keder, der schreibt, vielleicht überlege ich mir, von meinem Arbeitgeber eine Pauschale für entgangene Lebensfreude zu verlangen, denn ich bin schließlich gute 10 Stunden und mehr am Tag für ihn da und da sollte, ich kürze mal ab, so ein bisschen Strom wohl drin sein. Das finde ich das wichtigste Argument überhaupt. Danke, Erika Gerber, zu einer Stromkostenpauschale in Büros, zu der ein Gericht jetzt gesagt hat, ja, das geht. Radio Duisburg. Der Beste. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone.

Fluggäste, hier spricht der Captain von unserem heutigen Flug nach Mallorca. Wir werden gleich wieder landen. Beim Volkswagen-Partner, da rechts unten. Den Grund sage ich Ihnen gerne. Da bekommt man bis zu 2000 Euro Wechselprämie beim Kauf eines jungen Gebrauchten. Und da wäre ich doch bescheuert, wenn ich stattdessen nach Mallorca fliegen würde. Bitte anschnallen. Jeder will die jungen Gebrauchten. Mit bis zu 2000 Euro Wechselprämie und günstiger Finanzierung. Nur bis Ende März. Mehr Infos bei allen teilnehmenden Volkswagen-Partnern. Volkswagen. Das Auto. Netto Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur heute mit Leerdammer in Scheiben, die 250 bis 280 Gramm Packung für nur 2,22 Euro. Und Dr. Oetker Restaurante Pizza, die Zweierpackung 33% billiger für nur 3,58 Euro. Einfach besser. Netto, einfach besser. Das Netz ist überall. Es ist unsere gesamte Kommunikation. Es ist da, wo Sie sind. Es ist das Netz für Ihr Zuhause. Jetzt ins beste Netz einsteigen und 120 Euro sichern. Mehr Informationen unter 0800 33 03 000 oder im Fachhandel. Und so frage ich dich, liebe Beate Müller, willst du den hier Anwesenden, wo ist er denn? Ein Auto muss fahren, wenn Ihre Liebste auf Sie wartet. Deshalb jetzt bei ATU auf Sommerreifen wechseln. Mit kostenloser Ersteinlagerung und dem Reifenabholservice. Einfach in einer unserer 600 Filialen informieren oder auf atu.de. ATU, Meister gegen den Verschleiß. Aufwachen. Oh, ist es zu früh für dich? Zieh dich an. Du hast ein Date mit deinem neuen Mitsubishi. Die Mitsubishi Frühspartage. Mit dem Space Star, Lancer oder ASX. Und einer Aktionsprämie von bis zu 3000 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Und jetzt neu mit 5 Jahre Garantiepaket. Mehr Infos bei allen teilnehmenden Mitsubishi Handelspartnern. Die Einfach-Sauber-Aktion ist wieder da. Für 10 Euro drei Produkte von Somat, Pril, WC Frisch, Bref Power, der General, Sidolin oder Biff kaufen und 3 Euro Sofortrabatt geschenkt bekommen. Nur bis Ende März und nur von Henkel. Die Frühspartage bei Mitsubishi. Jetzt alle Modelle mit 5 Jahre Garantiepaket. Braucht Deutschland noch eine Bank, die einfach so weitermacht? Oder brauchen wir eine Bank, die Zufriedenheit nicht nur verspricht, sondern garantiert? Das kostenlose Girokonto. Jetzt mit Zufriedenheitsgarantie. Unsere beste Beratung. 50 Euro Prämie, wenn Sie zufrieden sind. Und weitere 50 Euro, wenn nicht. Commerzbank, die Bank an Ihrer Seite. Meine Wohnung habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden, dem größten Kleinanzeigenmarkt Deutschlands. Jetzt finde ich auch einen Nachmieter dafür. Und zwar ganz einfach. Einfach Wohnungsanzeige aufgeben, einfach nichts dafür bezahlen, einfach den passenden Nachmieter finden. Einfach mal ausprobieren unter ebay-kleinanzeigen.de. eBay Kleinanzeigen. Kostenlos, einfach, lokal. Rüsselsheim. Bei Opel geht's weiter bergauf. Mit dem Opel Adam, Gewinner Bestcars 2014. Und dem Opel Meriva, Mängelswerksieger beim TÜV Report 2014. Jetzt aufsteigen mit dem Opel Blitz Vorteilspaket. Keine Anzahlung, keine Zinsen und attraktive Eintauschprämien. Zum Beispiel für den Opel Astra mit bis zu 3000 Euro Überschwacke. Ob Haus, Wohnung oder Geschäftsräume. Kostenlos Mieter finden unter ebay-kleinanzeigen.de. Ich will schon Schokolade und Gummibärchen und Leberwurst und Pudding und Cola und... Jetzt mach aber mal einen Punkt. Mach ich doch. Mit Payback. Machen Sie mehr aus Ihrem Einkauf. Die Payback-Karte. Jetzt neu bei Rewe. Rewe. Besser leben. Jetzt feiern alle 750 Mediamärkte mit Angeboten, die die Welt noch nicht gesehen hat. Nichts wie hin zu Ihrem Mediamarkt und den besten Preisen des Kontinents. Blöd, wer das verpasst. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Mama hat Pommes mitgebracht. Mmh, Backfritz. Natürlich von Agrarfrost. Die sind so knusprig und lecker. Das sind die besten. Pommes aus besten deutschen Kartoffeln. Das schmeckt man. Backfritz von Agrarfrost. Hallo, ich nehme einmal null Anzahlung, null Zinsen und das Rundum-Sorglos-Paket mit 4 Jahren Garantie und 5 Jahren Versicherung, inklusive Teil- und Vollkasko bitte. Darf ich Ihnen alles in unseren attraktiven Seat Ibiza verpacken? Sehr gerne. Macht dann nur 119 Euro im Monat für Sie. Oh, da steige ich doch einfach gleich mal ein. Ganz einfach einsteigen. Der Seat Ibiza. Jetzt Probefahren bei Ihrem Seat-Partner. Seat. Mega Star-Wochen. Yes. Noch mehr Hits von Ihrem Stars. Radio Duisburg. Der beste Mix. Es ist 12 Uhr. Radio Duisburg, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Eken Yilmaz, guten Tag um 13 Uhr. Das Wetter, vereinzelte Schauer bis 13 Grad. Flugzeugteile im Indischen Ozean. Steinmeier in der Ukraine. Ein chinesischer Satellit hat möglicherweise ein Wrackteil des verschollenen Flugzeugs im Indischen Ozean gesichtet. Malaysias Verkehrsminister beruft sich dabei auf Angaben der chinesischen Regierung. 30 Meter breit und 22 Meter lang soll das Teil sein, das jetzt auf Satellitenbildern beobachtet wurde. Es ist nicht so weit entfernt von der Stelle, an der Satellitenbilder vor ein paar Tagen auch andere Wrackteile vermuten ließen. Australische Experten gingen davon aus, dass etwa 2500 Kilometer von der südwestlichen Westküste Australiens entfernt Teile zu sehen seien, die Bruchstücke einer Maschine sein könnten. Die Ermittler sind mittlerweile überzeugt davon, dass die Maschine nach dem Start radikal vom Kurs abwich und noch stundenlang weiterflog. Die Polizei ermittelt wegen Sabotage, Entführung, Terrorismus oder Selbsttötung eines Piloten. Nina Tenhaff, Nachrichtenredaktion. Das Kräftemessen zwischen Russland und dem Westen geht in die nächste Runde. Nach Sanktionen der Europäischen Union gegen russische Politiker hat Moskau mit einer angemessenen Antwort gedroht. Russland halte sich solch ein Recht selbstverständlich vor, heißt es aus dem Außenministerium. Am Morgen ist Außenminister Steinmeier für politische Gespräche in Kiew gelandet. Er hat der ukrainischen Übergangsregierung Kiew weitere Hilfe bei der Stabilisierung des Landes zugesagt. Seiner Meinung nach ist die Situation in der Ukraine immer noch dramatisch. Nach einer umstrittenen Volksabstimmung auf der Halbinsel Krim gehört die bisher ukrainische Insel jetzt zu Russland. Der Westen befürchtet, Russland könne auch auf andere Städte Anspruch erheben. Wer sich kurzfristig um die Pflege von Angehörigen kümmern muss, könnte schon bald finanziell unterstützt werden. Zum Januar 2015 soll die von der Regierung geplante bezahlte Pflegeauszeit kommen. Das sagt der Bundesgesundheitsminister Gröhe dem Magazin Focus. Die Regelung erlaubt Arbeitnehmern, 10 Tage aus dem Job auszusteigen, um die Pflege zu organisieren. In dieser Zeit sollen sie eine Lohnersatzleistung bekommen, ähnlich wie das Kinderkrankengeld. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern den nächsten Rekord vor Augen. Schon heute, am 26. Spieltag, könnten die Münchner die Meisterschaft perfekt machen. Das wäre der schnellste Titelgewinn der Bundesliga-Geschichte. In der eigenen Hand haben es die Spieler von Trainer Guardiola allerdings noch nicht. Bei einem eigenen Sieg in Mainz müssen sie zeitgleich auf Ausrutscher von Dortmund und Schalke hoffen. Gewinnt der BVB in Hannover oder Schalke gegen Braunschweig, wird die Meistersause verschoben. Ansonsten spielt nachher noch Wolfsburg in Augsburg und am Abend Gladbach gegen Hertha BSC. Und das waren die Nachrichten mit Eken Yilmaz. Das Wetter. In NRW kann heute auch mal die Sonne rauskommen, aber wir müssen uns auch immer wieder auf Schauer einstellen. Wir schaffen bis zu 13 Grad heute. Morgen wechseln sich viele Wolken mit etwas Sonnenschein ab und besonders am Nachmittag sind wieder einzelne Schauer möglich und die Höchstwerte liegen bei nur noch 8 bis 11 Grad und nachts kann es leicht frostig werden. NRW Verkehr. Ein Stau auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Grevenbruch und Kapellen, 3 Kilometer. Kommen Sie gut an. Radio Duisburg am Wochenende. Hallo, hier ist Stefan Kaiser. Wir holen Bastille, die Supergruppe Bastille, für ein kleines, romantisches und vor allen Dingen ein exklusives Clubkonzert hier zu uns nach NRW. Tickets dafür, die können Sie nur bei uns gewinnen. Dazu müssen Sie sich einfach nur bewerben. Das geht jetzt auch am Wochenende. 0180 55 88 330 kostet 14 Cent die Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobil maximal 42 Cent. Und wenn Kollege Toni Kaufmann Sie dann zurückruft, dann haben Sie 5 Sekunden Zeit, um uns Namen von Freunden zu nennen, die mit dürfen auf diese exklusive Konzert. Verrat Ihnen auch nochmal gleich genau, wie es funktioniert. Und jetzt noch mehr Hits von Ihren Lieblingsstars. Die Megastar-Wochen. Rihanna. Hits und das Beste von heute. Sunrise Avenue. Das ist der beste Mix. Und das Beste von heute. Radio Duisburg. Der Beste. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name

place I'd rather be. Yeah. Clean Bandit, Rather Be. Viertel nach eins. Die Megastar-Wochen jetzt. Noch mehr Hits von ihren Lieblingsstars. Radio Duisburg. Ja, wir feiern Megastar-Wochen. Da gibt's noch mehr von ihren Lieblingsstars aus dem besten Mix. Stars wie Campino von den Toten Hosen, Bruno Mars und fühlen sich hier bei uns zu Hause. Wir bringen ihnen die Künstler ins Auto zur Arbeit oder morgens ans Bett zum Aufstehen. Und jetzt bringen wir Basti für sie sogar auf die Bühne für ein exklusives Clubkonzert. Dafür können sie bei uns Karten gewinnen. Die ganze Woche haben wir schon viele Hörer glücklich gemacht, die zusammen mit ihren Freunden Basti live erleben werden. Ab Montag gibt's dann die nächsten Tickets, wenn Toni Kaufmann sie zurückruft. Und dann möchten wir sie bitte schon genau so jubeln hören. Das Megastar-Wochen-Clubkonzert mit Basti. Danke, danke, danke, danke. Oh Gott, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich wirklich sehr, sehr. Danke und liebe Grüße an das ganze Team. Ja, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich echt. Wahnsinn, klasse. Oh je. Yeah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich total. Cool, sehr geil. Das ist sehr, sehr cool. Das ist der wenige Tag gerettet heute. Ach, du liebe Glück. Das ist ja cool. Da hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet. Sehr, sehr cool. Ich danke Ihnen. Gerne. 8 Tickets für Ihre Freunde und eins für Sie. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Wir sind Bastille, wir führen uns auf das Megastar Wochen Club Concert und auf Sie. 0180 55 88 330. Teilnahme ab 18 für 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Höchstens 42 Cent pro Minute vom Handy. Und ab Montag geht's wieder los. Alle Infos auch bei uns auf der Homepage. Radioduisburg.de. Close your eyes. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. How I'm beginning to be an optimist about this. If you could. Kulthit. Und das Beste von heute. Radio Duisburg. Der beste Mix. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. jetzt ist wieder Trödelmarkt im Sportpark. Ach ja, du trödelst ja so gern. Von einem Stand zum anderen in 17 Minuten. Muss ja nicht jeder so ein hektischer Schnäppchenjäger sein, der überall die Preise niederpellt. Endlich, es ist wieder soweit. Jetzt ist Trödelmarkt im Sportpark. Schalke, aufgepasst! Mitspieler gesucht! Du wolltest schon immer mal mit deinem Lieblingsspieler in die Arena einlaufen? Sicher dir jetzt deinen Platz auf der Sonderedition des neuen Heimtrikots der Knappen und sei hautnah dabei beim Saisonfinale gegen Nürnberg. Exklusiv und nur bis zum 23. März auf www.mitspieler-s04.de. FC Schalke 04. Wir leben dich. Nicht vergessen, jetzt ist wieder Trödelmarkt im Sportpark. Alle Infos dazu im Netz auf frischekontor.de. Und stell dir vor, ich habe ja gesagt. Aber was ich jetzt alles zu tun habe, oh nein. Heiraten? Aber ja doch. Mit heiratenimport.de, dem Hochzeitsportal für das Ruhrgebiet. Und Sie können dabei sein. Brautkleider, Torten, Hochzeitsfotos, Blumen, Festsäle, Flitterwochen. Was immer Sie anbieten. Heiratenimport.de ist die umfassende Datenbank für alle, die heiraten wollen. Präsentieren auch Sie sich mit Ihrem Unternehmen. Alle Infos auf heiratenimport.de. Ding, ding, ding, ding. Die Steves Hagebaumärkte präsentieren echte Frühlingskracher. Blumenerde 20 Liter nur 99 Cent und Rindenmulch 60 Liter nur 1,79 Euro. Ach ja, die passenden Gartengeräte haben wir natürlich auch. Ding, ding, ding, ding. Steves, mehr als ein Baumarkt. Am schnellsten im Stadtverkehr. Umweltfreundlicher als ein Hybrid. Und kein Parkplatzproblem. Drahteselfreunde, aufgepasst! Die Radio Sparbox hat das Highlight. Ein Gutschein für ein hochwertiges E-Bike zum halben Preis. Erfahren Sie nur bei uns, wann das E-Bike zu kaufen ist. Alle Infos auf radioduisburg.de. Die Radio Sparbox. Geklickt. Gespart. Kulthits und das Beste von heute. Radio Duisburg. Thought of all of the people, places, and things I've loved.

diesem Kulthit von Aha, The Sun Always Shines on TV, gibt es gleich die neue von Coldplay, die heißt Magic. Nach der Bundesliga. Radio Duisburg. Bundesliga. So, nach den Entscheidungen in der Champions League stehen an diesem Wochenende die nächsten Spiele in der Bundesliga an. Zum Auftakt gab es ja gestern Abend erstmal die Partie Freiburg gegen Bremen 3:1. Freiburg schießt Bremen zurück in den Abstiegskampf. Drei Clubs hier aus NRW müssen heute ran. Für Dortmund, Schalke und auch Gladbach stehen machbare Aufgaben auf dem Programm. Udo Kreuer aus der Sportredaktion. Vor allem beim Kampf um die Startplätze in die Königsklasse ist es ja ein bisschen eng geworden, ne? Ja, das liegt vor allem an Schalke 04, denn die Schalke haben mit ihren Erfolgen in der Rückrunde Leverkusen schon überholt und stehen jetzt nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Das sah zur Winterpause ja noch ganz anders aus. Schalke spielt jetzt heute gegen den Letzten der Liga Eintracht Braunschweig. Klingt nach einer klaren Angelegenheit, ist es aber nicht, denn das Hinspiel konnte Schalke erst mit einem späten Tor in der Nachspielzeit knapp mit 3:2 gewinnen. Der BVB spielt ja in Hannover, muss nach dem Weiterkommen in der Champions League jetzt auch noch mal alle Kräfte für die Liga mobilisieren. Ja, man merkt in Dortmund einfach die vielen Ausfälle der Stammkräfte an. Die Leichtigkeit und der eindeutige Zug zum Tor sind jetzt schon in mehreren Spiel nicht mehr ganz so gut zu erkennen gewesen, aber die Chancen auf einen neuen 3-Punkte-Erfolg stehen ganz gut, denn von den letzten 11 Partien gegen Hannover hat Dortmund nur eine verloren und das Hinspiel konnten sie ja auch mit einem Elfmeter 1:0 für sich entscheiden. Schauen wir auch noch auf die beiden anderen NRW-Clubs. Im Topspiel am Abend spielt Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC Berlin und morgen will Leverkusen im Spiel gegen Hoffenheim beweisen, dass es tatsächlich wieder aufwärts geht. So, und dann müssen wir noch über die Bayern reden, denn können weder Schalke noch Dortmund ihre Spiele gewinnen, haben die Bayern die einmalige Chance schon heute, also schon an diesem 26. Spieltag, deutscher Meister zu werden. Ja, was soll ich sagen, das wäre natürlich dann auch schon wieder ein neuer Rekord. Dafür müssen sie allerdings den Mainz gewinnen. Davon gehen wohl die meisten aus, ich denke auch die Mainzer. Aber man hat so den Eindruck, die Bayern langweilen sich zu dieser Meisterschaft. Bei jedem anderen Club wäre man jetzt total aus dem Häuschen. In München hingegen beschwert man sich darüber, dass die Gegner sich zu wenig wehren würden und dass man die Spiele zu leicht gewinnen könnte. Aber unterm Strich bleibt halt die Erkenntnis, jedes Team, das mit nur einem Torunterschied gegen die Bayern verliert, zählt in der Liga schon zu den Gewinnern. Der Top-Verlierer in dieser Wertung ist übrigens Leverkusen. Mit einem Unentschieden und der 1:2-Niederlage am letzten Wochenende hat man die beste Bilanz in dieser Saison gegen die Überbayern. So, drei Spiele habe ich noch für Sie. Der VfB Stuttgart erwartet im Abstiegsduell den Hamburger SV und Wolfsburg trifft auf den FC Augsburg. Im zweiten Sonntagsspiel hat es dann Nürnberg mit Frankfurt zu tun. Danke Udo Kreuer aus der Sportredaktion für die Infos. Mein Name ist Stefan Kaiser. Schönes Wochenende. Jetzt. Neu bei uns. Coldplay. Magic. Radio Duisburg. Der beste Mix. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you, and I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. Morning. Backfritz. Die von Agrarfrost. Pommes Fritz aus besten deutschen Kartoffeln. Das schmeckt man. Backfritz von Agrarfrost. Das Netz ist überall. Es ist unsere gesamte Kommunikation. Es ist da, wo Sie sind. Es ist das Netz für Ihr Zuhause. Jetzt ins beste Netz einsteigen und 120 Euro sichern. Mehr Informationen unter telekom.de oder im Telekom-Shop. Meine Wohnung habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden, dem größten Kleinanzeigenmarkt Deutschlands. Jetzt finde ich auch einen Nachmieter dafür. Und zwar ganz einfach. Einfach Wohnungsanzeige aufgeben, einfach nichts dafür bezahlen, einfach den passenden Nachmieter finden. Einfach mal ausprobieren unter ebay-kleinanzeigen.de. eBay Kleinanzeigen. Kostenlos, einfach, lokal. Frühlingshafte Feierangebote mit dem Black & Decker Hochdruckreiniger inklusive viel Zubehör. Statt 149 nun zum Jubelpreis von nur 99,90. Jetzt im Markt oder auf hagebau.de. Hagebaumarkt, hier hilft man sich. Ob Haus, Wohnung oder Geschäftsräume. Kostenlos Mieter finden unter ebay-kleinanzeigen.de. Wenn der Big Mac dein Boss wäre, dann würde er dich befördern und würde darauf bestehen, dass du pünktlich nach Hause gehst. Er würde über alle deine Witze lachen und deinen Empfehlungen folgen. Und weil der Big Mac ja von allem ein bisschen mehr hat, würde er dein Gehalt verdoppeln. Dein Boss ist nicht der Big Mac, aber der Big Mac ist der Boss. Für nur 2,99 Euro. Willkommen bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Oh, jetzt ist er mir wieder entwischt, Herr Nachbar. Immer braun gebrannt und mit Urlaubsgepäck. Wie macht er das? Also früher oder später? Fliegen wir auch Sie mit den Condor Eintagsfliegen. Schon ab 49,99 Euro zu den schönsten Urlaubszielen weltweit. Jetzt buchen, nur für kurze Zeit. Im Reisebüro oder unter condor.com. Condor. Wir lieben Fliegen. Helmut Karasek. Inwiefern hat sich Fernsehen für Sie gewandelt? Das Fernsehen war früher etwas, was die Welt wie um ein Lagerfeuer versammelt hat. Diese Welt hat sich längst aufgelöst durch ein schier unendliches Angebot. Mit Horizon auch auf Laptop, iPad oder iPhone-Fernsehen. Horizon von Unity Media. Jetzt kommt deine Zeit. Großes Finale. Apollo Optik zeigt der Mehrwertsteuer die rote Karte für Brillen inklusive Basisgläsern. Apollo Optik, das A und O bei Brillen. Gültig bis 31.05. Weitere Informationen auf apollo.de. Horizon. Fernsehen, wie es sein sollte. Auf Wunsch gibt es Horizon TV im Komplettpaket mit Highspeed-Internet und Telefon. Jetzt unter 0800 3x6 3x3 4. Die Megastar-Wochen. Jetzt noch mehr Hits von Ihren Lieblingsstars. Radio Duisburg. Der beste Mix. Thank you. Cause I need this hole gone. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Es ist 14 Uhr. Radio Duisburg Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Ekin Yilmaz, guten Tag. Das Wetter, vereinzelte Schauer bis 13 Grad. Satellitenbilder deuten auf Flugzeugteile hin. Steinmeier sichert Ukraine Unterstützung zu. Bei der Suche nach der verschwundenen Boeing gibt es eine neue Spur. Laut malaysischen Behörden hat China auf Satellitenbildern mögliche Trümmer der Malaysia Airlines Maschine entdeckt. Es handelt sich um ein 22 Meter langes und 13 Meter breites Objekt im Indischen Ozean. Es sei auf einer Aufnahme vom Dienstag erkannt worden, sagen die Behörden. Der Hinweis aus China gibt der Suche neuen Schwung. Denn nur 120 Kilometer von dem Objekt entfernt hatten auch Australier wenige Tage zuvor etwas Verdächtiges im Wasser gesehen. Damit gibt es jetzt ein ziemlich genaues Gebiet für die Suche. Morgen soll eine Truppe aus australischen und chinesischen Flugzeugen in das Areal aufbrechen. Heute waren bereits Aufklärer über die Region gekreuzt, hatten aber nichts entdecken können. Der Ozean ist in dem Gebiet sehr rau und es zieht ein Sturm auf. Stefan Scheuer, Peking. Außenminister Steinmeier hat der ukrainischen Übergangsregierung in Kiew weitere Hilfe bei der Stabilisierung des Landes zugesagt. Wir wollen das unterstützen, so gut wir das können, sagte er nach einem Treffen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten. Die umstrittene Volksabstimmung auf der Halbinsel Krim, nach der die bisher ukrainische Insel jetzt zu Russland gehört, könne Europa spalten. Er sei nun froh, dass es gelungen sei, eine Beobachtermission der OSZE auf den Weg zu bringen. Ich hoffe, dass diese Entscheidung von gestern Abend und dann natürlich erst recht die Präsenz von einigen hundert Beobachtern dazu beiträgt, dass mindestens keine weitere Eskalation stattfindet und erste deeskalierende Maßnahmen auf diese Weise auf den Weg kommen. Der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat gestern beschlossen, Beobachter in die Ukraine zu schicken. Da die Krim von dem OSZE-Auftrag ausgeklammert bleibt, hatte Russland schließlich seinen Widerstand aufgegeben und der Mission auch zugestimmt. Im Fall der toten Familie von Ahlen im Kreis Warendorf gehen die Ermittlungen von einem Unglück aus. Die Familie ist sehr wahrscheinlich an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Ihre Leichen werden noch heute obduziert, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die NRW-Reporter. Zurzeit geht die Staatsanwaltschaft von zwei Szenarien aus. Entweder war ein Kamin verstopft, zumindest teilweise, oder die Gastherme in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus war defekt. Zeugenvernehmungen und Sachverständigengutachten sollen helfen, die Ursache des Unglücks aufzuklären. Polizei und Rettungskräfte hatten die Leichen gestern Abend entdeckt. Sie stellten eine starke Kohlenmonoxidkonzentration in der Wohnung fest. Bei den Toten handelt es sich um die 33-jährige Mutter, den 28-jährigen Vater und ihre 1 und 9 Jahre alten Kinder. Kerstin Menke-Möller, Aalen. Die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga kann sich heute schon entscheiden. Damit der 24. Titel für die Münchner schon jetzt im März perfekt ist, ist folgende Konstellation nötig. Der FC Bayern müsste am Nachmittag in Mainz gewinnen. Zeitgleich dürfte Dortmund in Hannover nicht siegen und Schalke nicht gegen Braunschweig gewinnen. Ansonsten spielt um 15.30 Uhr noch Stuttgart beim Hamburger SV, Wolfsburg in Augsburg und am Abend Gladbach gegen Hertha BSC. Und das waren die Nachrichten mit Ekin Yilmaz. Und das Wetter in Duisburg. Heute gibt es noch teils Schauer, aber auch einzelne Auflockerungen. Die Werte liegen bei maximal 12 Grad. In der Nacht bleibt es wolkig, es kühlt auf 6 bis 4 Grad ab. Der Sonntag verspricht dann gelegentlich etwas Sonnenschein. Es wird aber auch Wolken geben, nur regnen soll es dann nicht mehr. Die Höchstwerte morgen liegen bei mageren 10 bis 11 Grad. Und das ist der einzige lokale Verkehr für unsere Stadt. Mit folgenden Staus, die A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Kaiserberg und Wedau. 2 Kilometer stockender Verkehr. Und die A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg 1 Kilometer stockender Verkehr. Heute ein König. König Fußball auf Radio Duisburg. MSV Live wird präsentiert von König Pilsner und von der Küchenwelt Prag mit dem Duisburger SV 1900. Einziger Kooperationspartner des MSV. Der MSV Duisburg heute bei Hansa Rostock um 14 Uhr bei Anpfiff. Mein Name ist Knut Martini und unser Reporter in Rostock ist Marco Röhling. Es gibt die erste Torchance für den MSV in dieser Begegnung. 3 Minuten rum, Wegkamp hat sich durchgesetzt, am rechten Strafraumeck einfach mal trocken abgezogen aus etwa 16 Metern. Aber Hanel im Tor, der Rostocker, rechtzeitig unten im linken, unteren, bedrohten Eck und lenkt den Ball ab zur zweiten Ecke für die Zebras, die ganz gut reinkommen in diese Begegnung. Es gibt eine Umstellung hinten rechts. Phil Ofuso Aye ist ja aufgrund seiner 5. gelben Karte nicht mit dabei. Matze Kühne wird ihn heute vertreten und Ledgerwood und Öztürk heute auf der 6er Position. De Witt im linken Mittelfeld. Jetzt tritt er aber die Ecke von der rechten Seite. Alle fliegen vorbei. Ball ist aber noch heiß und dann von Weidlich letztendlich geklärt. Der MSV hat sich was vorgenommen. Das merkt man schon in den ersten Minuten. Hansa Rostock hat ja sehr wahrscheinlich auch mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun. Denn das letzte Heimspiel hat Hansa gegen Darmstadt mit 0:1 verloren. Jetzt ist also auch die Kogge schon 10 Punkte hinter dem 3. Tabellenplatz. Deshalb haben heute viele ein Freundschaftsspiel befürchtet. Aber es geht ganz munter los. Tore haben wir aber noch keine. Nach 4 Minuten noch 0:0. Jawohl, ja. So, 2 Titel oder 3? Ja, okay. Okay, mach ich 2 und dann sag ich selber nochmal, wie es steht und mach so ein bisschen die anderen Paarungen von heute. Und zweite Liga. Ja, Dortmund und Stuttgart, genau. Nee, das sind 10 Punkte auch für die. Ja, heute wäre ganz gut, wenn der Spieltag für den MSV mal liefe. Oh, Telefon. bei uns. Mando Diao. Black Saturday. Radio Duisburg. Radio Duisburg. Samstagnachmittag, Radio Duisburg hier mit dem Spiel des MSV Duisburg, heute bei Hansa Rostock, und es steht immer noch 0:0 und es gibt noch andere Partien in der dritten Liga heute. Das sind Darmstadt gegen Saarbrücken, Elversberg gegen Holstein Kiel, Osnabrück gegen Erfurt, dann haben wir noch Unterhaching gegen Leipzig, Heidenheim gegen Burghausen und Regensburg gegen Preußen Münster. Am Sonntag dann noch Chemnitz gegen Halle. Und gestern, da hatten wir ja schon die Partie von Dortmund 2 gegen Stuttgarter Kickers, Endstand 1:1, und Stuttgarts zweite Mannschaft gegen Wien Wiesbaden 1:2. So, drei Partien gibt es auch in der zweiten Liga heute. Da spielen Frankfurt gegen Düsseldorf, Köln gegen Aalen und St. Pauli gegen Ingolstadt, und alle Partien noch 0:0. Wir sind gleich wieder bei der Partie MSV Duisburg gegen Hansa Rostock mit unserem Reporter Marco Rölling. Nomen est omen bei dieser Musik. Markus, was passiert in Rostock? Der MSV Duisburg belohnt sich für eine starke Anfangsphase. 1-0 für die Zebras, 11. Spielminute. Nach einer Standardsituation bekommen die Rostocker den Ball hinten nicht raus. Und Gardavski nimmt sich mal ein Herz, schießt aus 18 Metern drauf. Und der Ball knallt von der Unterkante der Latte unten an die Netzbefestigung und springt von dort wieder raus. Also der Ball hatte das Netz gar nicht berührt. Deshalb kurz Verwirrung. War der Ball drin oder nicht? Ja, sicher war er drin. Und es steht 1-0 für den MSV Duisburg, der sehr stark angefangen hat. Die Rostocker kommen kaum raus aus der eigenen Hälfte. Und Gardavski mit dem Klasse-Schutz an die Unterkante der Latte. Von dort also unten an diesen Netzbeschwerer. Und von dort sprang der Ball wieder raus. Großes Staunen, aber Gardavski hat sofort gemerkt, der war drin. Und dementsprechend führt der MSV Duisburg jetzt nach 12 Minuten in Rostock mit 1-0. Yes. Knock me a hit for Ian Liebling Stars. Fake Collins, Susudio. Now she don't even know my name, but then she likes me just the same. So, so, so, so. Radio Duisburg am Samstagnachmittag mit der Partie MSV Duisburg bei Hansa Rostock. Der MSV führt seit der 11. Spielminute durch das Tor von Gardarski. Und zwei weitere Tore sind gefallen in der dritten Liga. Regensburg führt mit 1:0 gegen Münster. Und Darmstadt gegen Saarbrücken, auch da steht es 1:0 für die Darmstädter. Gleich sind wir wieder live im Stadion in Rostock beim Kollegen Marco Rilling. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4:00 in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Duisburg, MSV live. Drei Tore sind gefallen in der dritten Liga. Regensburg führt mit 1:0 gegen Münster und Darmstadt führt mit 1:0 gegen Saarbrücken und unser MSV führt 1:0 in Rostock. Und Nachtrag zu dem Darmstadt-Spiel. Wenn Sie ein bisschen interessiert sind an Sportwetten, dann würde ich sagen, wetten Sie nicht auf den Torschützen von Darmstadt. Da kriegen Sie wahrscheinlich für 1 Euro 73 Cent. Strohengel, 24. Ding hat er gemacht. Marco, der MSV Duisburg führt mit 1:0 in Rostock. Das freut uns natürlich. Mittlerweile müssen wir sagen, nur mit 1:0. Der MSV ganz klar die bessere Mannschaft in Rostock. Hat es versäumt, zweites Tor nachzulegen. Die Chance war da in der 15. Minute. Schuss von Kühne, der konnte kurz vor der Linie von Petkovic noch geklärt werden. Da hätte es was wieder gerappelt im Karton. Also Rostock ist ganz schwach. Der MSV spielt das richtig gut von hinten heraus und wäre gut beraten, jetzt auf das zweite Tor zu gehen. Denn die Rostocker hatten es oft in dieser Saison. Eine ganz schlechte und eine bessere Hälfte. Und das hier, die erste Halbzeit, ist definitiv die schlechtere auf Seiten der Rostocker. Die jetzt mal kommen über die rechte Seite. Noch keine einzige Chance für die Gastgeber. Jetzt auch dieser Schuss völlig harmlos. Landet auf dem Rücken von Christian Eichner. Und von dort springt der Ball bis zur Mittellinie. Und dann baut der MSV schnell auf. Der Witt mit dem langen Ball auf Onuekwu. Der muss ins Laufduell mit Mendy. Mendy gewinnt das Laufduell und kann erstmal hintenrum neu aufbauen. Bisher hatte der MSV ja wenig zu lachen in Rostock. Es gab 11 Auswärtsspiele und meistens hat der MSV Duisburg nur einen Schnupfen mit nach Hause gebracht. Aber selten Punkte, nur 2 Auswärtsspiele konnte der MSV bisher bei Hansa gewinnen. Heute sieht es sehr gut aus. Doch der MSV muss jetzt die Überlegenheit nutzen, weiter nach vorne spielen, sich nicht ausruhen auf dieser Führung, sondern versuchen, ein zweites Tor nachzulegen. Das könnte schon die halbe Miete sein. Der nächste lange Ball hinein in die Hälfte der Rostocker, dann aber ein Foulspiel im Strafraum des MSV. Weit vom Spielgeschehen entfernt bleibt Bollmann verletzt liegen im eigenen 16-Meter-Raum. Blacher hat dort mit gestrecktem Bein einfach mal nachgesetzt auf unfaire Art und Weise. Gibt keine gelbe Karte, das verwundert mich. Gibt also Freistoß für den MSV im eigenen Strafraum, der bisher alles im Griff hat. Hoffentlich bleibt das so. Nach 24 Minuten weiterhin 1:0 für die Zebras. Dream. Und ein weiteres Tor in der dritten Liga. Leipzig führt bei Unterhaching. Also sieht ganz gut aus, wenn man die Zwischenstände bislang betrachtet. Der MSV führt immer noch 1:0 in Rostock. Gleich mehr. Nachricht. Warum auf Radio Duisburg verzichten, wenn man pendeln muss? Warum sich über schlechten Empfang ärgern? Warum einen teuren Radiowecker kaufen? Warum sich noch beim Autofahren blitzen lassen? Es ist so einfach. Die Radio Duisburg App fürs iPhone und Android. Lassen Sie sich von uns wecken. Finden Sie Veranstaltungen in Ihrer Nähe. Verpassen Sie nie wieder die Nachrichten. Finden Sie noch einfacher die Blitzer in Duisburg. Und erleben Sie die tollen Angebote der Radio Sparbox. Nehmen Sie uns doch einfach mit. Die Radio Duisburg App. Kostenlos im App Store oder Google Play Store fürs iPhone und Android. Radio Duisburg. Wir sind Duisburg. Große Umbauräumung bei Raumdesign Dommers. Edle Orientteppiche, Matratzen, Betten. Radikal bis zu 75% reduziert. Wir renovieren, Sie sparen bis zu 75%. Nur für kurze Zeit. Raumdesign Dommers, direkt an der A59, Ausfahrt Großenbaum. Wohl fühlen Sie sich. Bodenmeist sucht 2400 Wellvital-Zentrum-Tester. Buchen Sie jetzt 5 Tage ab 99 Euro und Sie sind mit dabei. In Bodenmeist, wo auch sonst. Jetzt buchen unter bodenmeist.de. Ding, ding, ding, ding. Die Stefes Hagebaumärkte präsentieren einen echten Frühlingskracher. Weber Kugelgrill One Touch Original. 47 cm Grillrost. Deckel mit integriertem Thermometer für sensationelle 109 Euro. Ding, ding, ding, ding. Stevis, mehr als ein Baumarkt. Am schnellsten im Stadtverkehr. Umweltfreundlicher als ein Hybrid. Und kein Parkplatzproblem. Drahteselfreunde, aufgepasst! Die Radio Sparbox hat das Highlight. Ein Gutschein für ein hochwertiges E-Bike zum halben Preis. Erfahren Sie nur bei uns, wann das E-Bike zu kaufen ist. Alle Infos auf radioduisburg.de. Die Radio Sparbox. Geklickt. Gespart. Sie haben keine Zeit, morgens in Ruhe in der Zeitung zu schmökern oder sich ewig durchs Netz zu klicken, um sich die wirklich wichtigen Infos rauszupicken? Warum auch? Folgen Sie einfach Radio Duisburg auf Twitter. Alle wichtigen Schlagzeilen aus Duisburg auf einen Blick. Die Radio Duisburg Nachrichten zum Nachlesen in Windeseile. Duisburg kompakt auf Twitter. Unkompliziert, nah und schnell. Radio Duisburg. Wir sind Duisburg. Und der Ausgleich, keine Angst, nicht bei der Partie Rostock-Duisburg, sondern Unterhaching gegen Leipzig, da steht es jetzt 1:1. Und wir sind gleich wieder in Rostock. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh, anything that's what happened. Of it now, can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. No. We gotta fly, fly, fly, fly for this love. We gotta fly, fly, fly, fly. Duisburg, MSV Live mit dem erfreulichen Zwischenergebnis der Partie Rostock gegen unseren MSV Duisburg. Es steht 1:0 für unsere Zebras und 10 Minuten dürfen noch zu spielen sein in der ersten Halbzeit. Unser Reporter aus Rostock ist Marco Röhling. Der MSV Duisburg lässt hier viele gute Chancen liegen und ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber das könnte sich rächen, denn Rostock hatte noch keine einzige Chance. Nicht, dass gleich bei denen der erste Torschuss drin ist. Gerade wieder Gadawski alleine durch, noch in der eigenen Hälfte gestartet, zögert dann zu lange beim Torabschluss, sozusagen konnte dann Hanel noch klären und die anschließende Ecke, eine nächste Riesenchance, Bollmer mit dem Kopfball aus 11 Metern und wieder Hanel, der abtaucht ins linke untere Eck und das 2:0 aus Sicht des MSV verhindert. Die Dinger müssen jetzt rein, denn die Rostocker können in der zweiten Hälfte nicht nochmal so schlecht spielen, wie jetzt in Halbzeit 1. Der MSV ist drückend überlegen, aber das spiegelt sich nur teilweise im Ergebnis wieder. Leider nach wie vor nur 1:0 für den MSV. Der nächste lange Ball vorne rein. Uno Ekpo steht im Abseits und deshalb wird es Freistoß geben für Hansa Rostock. Kein einziger Torschuss, keine einzige Ecke bisher für die Gastgeber. Der MSV hatte 6 Ecken, hat das Tor gemacht durch Gadawski in der 11. Spielminute, hat alles im Griff, steht hinten sicher und das sieht auch richtig nach Fußball aus, was der MSV Duisburg heute anbietet. Und deshalb ist das Ergebnis trotzdem etwas enttäuschend, weil man eigentlich höher hätte führen müssen. Petkovic zusammen mit Haas auf der Sechserposition bei den Rostockern, die ehemaligen Fürther. Ball raus auf die rechte Seite. Weidlich wird schon wieder attackiert von De Witt. Auch das macht der MSV Duisburg gut. Attackiert schon weit in der Hälfte. Der Rostocker lässt diese überhaupt nichts ins Spiel kommen und dementsprechend ist es ruhig in der DKB-Arena für etwa 9000 Zuschauern. Denn auch die Fans von Hansa wissen, das ist nichts, was ihre Mannschaft hier anbietet. Und auch die sehen, dass der MSV drückend überlegen ist. 36 Minuten sind absolviert und der MSV führt weiterhin mit 1:0. Heute ein König. König Fußball auf Radio Duisburg. MSV Live wird präsentiert von der Küchenwelt Prag mit der ersten Kochschule Duisburgs in Kooperation mit Feinkost Kersten und von König Pilsner.